Abschnitt 2 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen, von Johann Karl August Musäus. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweite Legende. Die Mutter Erde war also von jeher der Zufluchtsort, wohin sich gestörte Liebe barg. Die unglücklichen Wichte unter den Adamskindern, welche Wunsch und Hoffnung täuscht, öffnen sich unter solchen Umständen den Weg dahin durch Strick und Dolch, durch Blei und Gift, durch Dachsucht und Bluthusten oder sonst auf eine unbequeme Art. Aber die Geister bedürfen all der Umständlichkeiten nicht und genießen überdies des Vorteils, dass sie nach Belieben in die Oberwelt zurückkehren können, wenn sie ausgetrotzt oder ihre Leidenschaft ausgetobt haben, da den Sterblichen der Weg zur Rückkehr auf ewig verschlossen ist. Der unmutsvolle Gnome verließ die Oberwelt mit dem Entschluss, nie wieder das Tageslicht zu schauen. Doch die wohltätige Zeit verwischte nach und nach die Eindrücke seines Grams. Gleichwohl erforderte diese langwierige Operation einen Zeitraum von 999 Jahren, ehe die alte Wunde ausheilte. Endlich, da ihn die Beschwerde der Langeweile drückte und er einsmal sehr übel aufgeräumt war, brachte sein Favorit und Hofschalkner in der Unterwelt, ein drolliger Kobold, eine Lustparty aufs Riesengebirge in Vorschlag, welche seine Herrlichkeit zu gutieren nicht ermangelte. Es brauchte nicht mehr als den Zeitblick einer Minute, so war die weite Reise vollendet, und er befand sich mitten auf dem großen Rasenplatze seines ehemaligen Lustgartens, dem er nebst dem übrigen Zubehör die vorige Gestalt gab. Doch blieb alles für menschliche Augen verborgen. Die Wanderer, die übers Gebirge zogen, sahen nichts als eine fürchterliche Wildnis. Der Anblick dieser Objekte, die er in der ehemaligen Liebesepoche in einem rosenfarbenen Lichte schimmern sah, erneuerten alle Ideen der verjährten Liebschaft, und ihm dünkte, die Geschichte mit der schönen Emma sei erst ehegestern vorgefallen. Ihr Bild schwebte ihm noch so deutlich vor, als stünde sie neben ihm. Aber die Erinnerung, wie sie ihn überlistet und hintergangen hatte, machte seinen Groll gegen die ganze Menschheit wieder rege. »Unseliges Erdengewürm«, rief er aus, indem er aufschaute und vom hohen Gebirge die Türme der Kirchen und Klöster in Städten und Flecken erblickte. »Treibst, sehe ich dein Wesen noch immer unten im Tale. Hast mich, Bas, geäfft durch Tücken und Tränke. Sollst mir nun büßen, will dich auch hetzen und wohl plagen, dass dir soll bange werden vor dem Treiben des Geistes im Gebirge.« Kaum hatte er diese Worte gesagt, so vernahm er in der Ferne Menschenstimmen. Drei junge Gesellen wanderten durchs Gebirge, und der Keckste unter ihnen rief ohne Unterlass: »Rübezahl, komm herab, Rübezahl, Mädchendieb!« Von undenklichen Jahren her hatte die Lästerchronik die Liebesgeschichte des Berggeists in mündlichen Überlieferungen getreulich aufbewahrt, sie wie gewöhnlich mit lügenhaften Zusätzen vermehrt, und jeder Reisende, der das Riesengebirge betrat, unterhielt sich mit seinem Gefährten von den Abenteuern desselben. Man trug sich mit unzähligen Spukhistörchen, die sich niemals begeben hatten, machte damit zaghafte Wanderer zu fürchten, und die starken Geister, Witzlinge und Philosophen, die am hellen Tage und in zahlreicher Gesellschaft keine Gespenster glauben und sich darüber lustig machen, pflegten aus Übermut oder um ihre Herzhaftigkeit zu beweisen, den Geist oft zu zitieren, ihn aus Schägerei bei seinem Ekelnamen zu rufen und auf ihn zu schimpfen. Man hatte nie gehört, dass dergleichen Insulten von dem friedsamen Berggeiste wären gerügt worden, denn in den Tiefen des Abgrundes erfuhr er von diesen mutwilligen Hohn kein Wort. Desto mehr war er betroffen, da er seine ganze Chronik skandalös jetzt so kurz und bündig ausrufen hörte. Wie der Sturmwind rast er durch den düstern Fichtenwald und war schon im Begriff, den armen Tropf, der sich ohne Absicht über ihn lustig gemacht hatte, zu erdrosseln, als er in dem Augenblick bedachte, dass eine so exemplarische Rache Großgeschrei im Lande erregen, alle Wanderer aus dem Gebirge wegbannen und ihm die Gelegenheit rauben würde, sein Spiel mit den Menschen zu treiben. Darum ließ er ihn nebst seinen Konsorten ruhig ihre Straße ziehen, mit dem Vorbehalt, seinen verübten Mutwillen ihm doch nicht ungenossen hingehen zu lassen. Auf dem nächsten Scheidewege trennte sich der Hohnsprecher von seinen beiden Kameraden und gelangte diesmal mit heiler Haut in Hirschberg, seiner Heimat, an. Aber der unsichtbare Geleitsmann war ihm bis zur Herberge gefolgt, um ihn zur gelegenen Zeit dort zu finden. Jetzt trat er seinen Rückweg ins Gebirge an und sann auf Mittel, sich zu rächen. Von ungefähr begegnete ihm auf der Landstraße ein reicher Israelit, der nach Hirschberg wollte. Da kam ihm in den Sinn, diesen zum Werkzeuge seiner Rache zu gebrauchen. Also gesellte er sich zu ihm in der Gestalt des losen Gesellen, der ihn gefoppt hatte, und kosete freundlich mit ihm, führte ihn unvermerkt seitab von der Straße, und da sie ins Gebüsche kamen, fiel er dem Juden mörderisch in den Bart, zausete ihn weidlich, riss ihn zu Boden, knebelte ihn und raubte ihn seinen Säckel, worin er viel Geld und Geschmeide trug. Nachdem er ihn mit Faustschlägen und Fußtritten zum Verlet noch gar übel traktiert hatte, ging er davon, ließ den armen, geplünderten Juden, der sich seines Lebens verzieh, halbtot im Busche liegen. Als sich der Israelit von seinem Schrecken erholt hatte und wieder Leben in ihm war, fing er an zu wimmern und laut um Hilfe zu rufen, denn er fürchtete, in der grausenvollen Einöde zu verschmachten. Da trat ein feiner, ehrbarer Mann zu ihm, dem Ansehen nach ein Bürger aus einer der umliegenden Städte, frug, warum er also sein beginne, und wie er ihn geknebelt fand, löste er ihm die Banden von Händen und Füßen und leistete ihm alles das, was der barmherzige Samariter im Evangelium dem Manne tat, der unter die Mörder gefallen war. Nachher labte er ihn mit einem herrlichen Schluck Kordialwasser, das er bei sich trug, führte ihn wieder auf die Landstraße und geleitete ihn freundlich, wie der Engel Raphael den jungen Tobias, bis er ihn brachte gen Hirschberg an die Tür der Herberge. Dort reichte er ihm ein 10 Pfennig und schied von ihm. Wie erstaunte der Jud, da er beim Eintritt in den Krug seinen Räuber am Zechtisch erblickte, so frei und unbefangen als ein Mensch sein kann, der sich keiner Übeltat bewusst ist. Er saß hinter einem Schoppen Landwein, trieb Scherz und gute Schwänke mit anderen lustigen Zechbrüdern. Neben ihm lag der nämliche Wahrsack, in welchen er den geraubten Säckel geborgen hatte. Der bestürzte Jud wusste nicht, ob er seinen Augen trauen sollte, schlich sich in einen Winkel und ging mit sich selbst zu Rate, wie er wieder zu seinem Eigentum gelangen möchte. Es schien ihm unmöglich, sich in der Person geirrt zu haben. Darum drehte er unbemerkt sich zur Tür hinaus, ging zum Richter und brachte seinen Diebesgruß an. Anmerkung: Diebesgruß. So hieß ehemals in Gerichten die legale Anzeige eines Diebstahls. Ende der Anmerkung. Die Hirschberger Justiz stand damals in dem Rufe, dass sie schnell und tätig sei, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, wenn's was zu liquidieren gab. Wo sie aber ex officio ihrer Pflicht Genüge leisten musste, ging sie wie anderwärts ihren Schneckengang. Der erfahrene Israelit war mit dem gewöhnlichen Gange derselben schon bekannt und verwies den unentschlossenen Richter, der lange zögerte, die Denunziation niederzuschreiben, auf das blendende Corpus Delicti. Und diese güldene Hoffnung unterließ nicht, einen Verhaftungsbefehl auszuwirken. Häscher bewaffneten sich mit Spießen und Stangen, umringten das Schenkhaus, griffen den unschuldigen Verbrecher und führten ihn vor die Schranken der Ratsstube, wo sich die weißen Väter indes versammelt hatten. »Wer bist du?« frug der ernsthafte Stadtrichter, als der Inquisit hereintrat. »Und von wannen kommst du?« Er antwortete freimütig und unerschrocken: »Ich bin ein ehrlicher Schneider meines Handwerks, Benedix genannt, komme von Liebenau und stehe hier in Arbeit bei meinem Meister.« »Hast du nicht diesen Juden im Walde mörderisch überfallen, übel geschlagen, gebunden und seines Säckels beraubt?« »Ich habe diesen Juden nie mit Augen gesehen, habe ihn auch weder geschlagen, noch gebunden, noch seines Säckels beraubt. Ich bin ein ehrlicher Zünftler und kein Straßenräuber.« »Womit kannst du deine Ehrlichkeit beweisen?« »Mit meiner Kundschaft und dem Zeugnis meines guten Gewissens.« »Weiß auf deine Kundschaft.« Benedix öffnete getrost den Wahrsack, denn er wusste wohl, dass er nichts als sein wohlerworbenes Eigentum darin verwahrte. Doch wie er ihn ausleerte: »Siehe da, da klingelt's unter dem herausstürzenden Plunder wie Geld.« Die Häscher griffen hurtig zu, störten den Kram auseinander und zogen den schweren Säckel hervor, welchen der erfreute Jud alsbald als sein Eigentum, deductis deducentis, reklamierte. Der Wicht stand da wie vom Donner gerührt, wollte vor Schrecken umsinken, ward bleich um die Nase und die Lippen bebten, die Knie wankten, er verstummte und sprach kein Wort. Des Richters Stirn verfinsterte sich und eine drohende Gebärde weissagte einen strengen Bescheid. »Wie nun, Bösewicht«, donnerte der Stadtvogt, »erfrechst du dich noch, den Raub zu leugnen?« »Erbarmung, gestrenger Herr Richter«, winselte der Inkulpat auf den Knien mit hoch aufgehobenen Händen. »Alle Heiligen im Himmel rufe ich zu Zeugen an, dass ich unschuldig bin an dem Raube, weiß nicht, wie des Juden Säckel in meinen Wahrsack kommen ist. Gott weiß es.« »Du bist überwiesen«, redete der Richter fort, »der Säckel zeihe dich genugsam des Verbrechens. Tu Gott und der Obrigkeit die Ehre und bekenne freiwillig, ehe der Peiniger kommt, dir das Geständnis der Wahrheit abzufoltern.« Der geängstigte Benedix konnte nichts als auf seine Unschuld provozieren. Aber er predigte tauben Ohren. Man hielt ihn für einen hartnäckigen Gaudieb, der sich nur aus der Halsschlinge herausleugnen wollte. Meister Hämmerling, der fürchterliche Wahrheitsforscher, wurde hereinberufen, durch die stählernen Argumente seiner Beredsamkeit ihn zu vermögen, Gott und der Obrigkeit die Ehre anzutun, sich um den Hals zu bekennen. Jetzt verließ den Armen Wicht die standhafte Freudigkeit seines guten Gewissens. Er bebte zurück von den Qualen, die seiner warteten. Da der Peiniger im Begriff war, ihm die Daumenstöcke anzulegen, bedachte er, dass diese Operation ihn untüchtig machen würde, jemals wieder in Ehren die Nadel zu führen. Und er wollte ein verdorbener Kerl bleiben sein Leben lang, meinte er, es sei besser, der Marter mit einmal abzukommen, und gestand das Bubenstück ein, davon sein Herz nichts wusste. Der Kriminalprozess wurde hierauf brevi manu abgetan. Der Inquisit, ohne dass sich das Gericht teilte, von Richter und Schöppen zum Strange verurteilt, welcher Rechtsspruch zur Pflegung prompter Justiz und zur Ersparung der Atzungskosten gleich tags darauf bei frühem Morgen vollzogen werden sollte. Alle Zuschauer, welche das hochnotpeinliche Halsgericht herbeigelockt hatte, fanden das Urteil des wohlweisen Magistrats gerecht und billig. Doch keiner rief den Richtern lautern Beifall zu, als der barmherzige Samariter, der mit in die Kriminalstube eingedrungen war und nicht satt werden konnte, die Gerechtigkeitsliebe der Herren von Hirschberg zu erleben. Und in der Tat hatte auch niemand näheren Anteil an der Sache als eben dieser Menschenfreund, der mit unsichtbarer Hand des Judensäckel in des Schneiders Wahrsack verborgen hatte und kein anderer als Rübezahl selbst war. Schon am frühen Morgen lauerte er am Hochgericht in Rabengestalt auf den Leichenzug, der das Opfer seiner Rache dahin begleiten sollte, und es regte sich bereits in ihm der Rabenappetit, dem neuen Ankömmlinge die Augen auszuhacken. Aber diesmal harrte er vergebens. Ein frommer Ordensbruder, der von dem Werte der Bekehrungen auf dem Rabensteine ganz andere Gedanken hegte als einige neoterische Theologen und alle Malefikanten, die er zum Tode bereitete, mit dem Geruch der Heiligkeit zu imbibieren, sich beeiferte, fand an dem unwissenden Benedix einen so rohen, wüsten Klotz, dass es ihm unmöglich schien, in so kurzer Zeit, als ihm zu den Bekehrungsgeschäften übrig blieb, einen Heiligen daraus zu schnitzeln. Er bat deshalb das Kriminalgericht um einen dreitägigen Aufschub, den er dem frommen Magistrat nicht ohne große Mühe und unter Androhung des Kirchenbannes endlich abzwang. Als Rübezahl davon hörte, flog er ins Gebirge, den Exekutionstermin daselbst zu erwarten. In diesem Zwischenraume durchstrich er nach Gewohnheit die Wälder und erblickte auf dieser Promenade eine junge Dirne, die sich unter einem schattenreichen Baum gelagert hatte. Ihr Haupt sank schwermütig in den Busen herab, und sie unterstützte solches mit einem schwanenweißen Arm. Ihre Kleidung war nicht kostbar, aber reinlich, und der Zuschnitt daran bürgerlich. Von Zeit zu Zeit verwischte sie mit der Hand eine herabrollende Zähre von den Wangen, und stöhnende Seufzer quollen aus der vollen Brust hervor. Schon ehemals hatte der Gnome die mächtigen Eindrücke jungfräulicher Zähren empfunden. Auch jetzt war er so gerührt davon, dass er von dem Gesetz, welches er sich auferlegt hatte, alle Adamskinder, die durchs Gebirge ziehen würden, zu tücken und zu quälen, die erste Ausnahme machte. Die Empfindung des Mitleidens sogar als ein wohltuendes Gefühl erkannte und Verlangen trug, die Schöne zu trösten. Er gestaltete sich wieder als ein reputierlicher Bürger, trat die junge Dirne freundlich an und sprach: Mägdelein, was trauerst du hier in der Wüste so einsam? Verhehle mir nicht deinen Kummer, dass ich zusehe, wie dir zu helfen stehe. Die Dirne, die ganz in Schwermut verschwebt war, schreckte auf, da sie diese Stimme hörte, und erhob ihr erdwärts gesenktes Haupt. Ha, was für ein schmachtendes, lasurfarbenes Augenpaar blickte da hervor, deren sanft gebrochenes Licht ein Herz von Stahl zu schmelzen fähig war. Zwei helle Tränen glänzten darinnen wie Karfunkeln, und das holde jungfräuliche Antlitz war mit dem Ausdruck banger Schmerzensgefühle übergossen, wodurch die Reize des lieblichen Nonnengesichtes nur noch mehr erhoben wurden. Da sie den ehrsamen Mann vor sich stehen sah, öffnete sie ihren Purpurmund und sprach: Was kümmert euch mein Schmerz, guter Mann? Sintemal mir nicht zu helfen steht. Ich bin eine Unglückliche, eine Mörderin, habe den Mann meines Herzens gemordet und will abbüßen meine Schuld mit Jammer und Tränen, bis mir der Tod das Herz zerbricht. Der ehrbare Mann staunte. Du, eine Mörderin, frug er, bei diesem himmlischen Gesicht trügst du die Hölle im Herzen? Unmöglich. Zwar, die Menschen sind aller Ränke und Bosheit fähig, das weiß ich. Gleichwohl ist mir's hier ein Rätsel. So will ich's euch lösen, erwiderte die trübsinnige Jungfrau. So ihr verlangt es zu wissen. Er sprach: Sag an. Sieh, ich hatte einen Gespielen von Jugend an, den Sohn einer tugendsamen Witte, meiner Nachbarin, der mich zu seinem Liebchen erkor, als er heranwuchs. Er war so lieb und gut, so treu und bieder, liebte so standhaft und herzig, dass er mir das Herz stahl und ich ihm ewige Treue gelobte. Ach, das Herz des lieben Jungen habe ich natter vergiftet, habe ihn der Tugendlehren seiner frommen Mutter vergessen gemacht und zu einer Übeltat verleitet, wofür er das Leben verwürget hat. Der Gnome rief empathisch: Du? Ja, Herr, sprach sie, ich bin seine Mörderin, habe ihn gereizt, einen Straßenraub zu begehen und einen schelmischen Juden zu plündern. Da haben ihn die Herren von Hirschberg gegriffen, Halsgericht über ihn gehegt, und, o Herzeleid, morgen wird er abgetan. Und das hast du verschuldet? Frug verwundert Rübezahl. Sie: Ja, Herr, ich hab's auf meinem Gewissen, das junge Blut. Wie das? Er zog auf die Wanderschaft übers Gebirge, und als er beim Valet an meinen Halse hing, sprach er: Dein Liebchen, bleib mir treu. Wenn der Apfelbaum zum dritten Male blüht und die Schwalbe zu Neste trägt, kehre ich von der Wanderschaft zurück, dich heimzuholen, als mein junges Weib. Und das gelobte ich ihm zu werden durch einen treuen Eid. Nun blühete der Apfelbaum zum dritten Male und die Schwalbe nistete. Da kam Benedix wieder, erinnerte mich meiner Zusage und wollte mich zur Trau führen. Ich aber neckte und höhnte ihn, wie die Mädchen oft den Freiern tun, und sprach: Dein Weib kann ich nicht werden, mein Bettlein hat für zwei nicht Raum, und du hast weder Herd noch Obdach. Schaff dir erst blanken Batzen an, dann frage wieder zu. Der arme Junge wurde durch diese Rede sehr betrübt. Ach, Klärchen, seufzte er tief mit einer Träne im Auge, steht dir dein Sinn nach Geld und Gut, so bist du nicht das biedere Mädchen mehr, das du vormals warst. Schlugst du nicht ein in diese Hand, da du mir deine Treue schwurest? Und was hatte ich mehr als diese Hand, dich einst damit zu nähren? Woher dein Stolz und spröder Sinn? Ach, Klärchen, ich verstehe dich. Ein reicher Buhler hat mir dein Herz entwendet. Lohnst du mir also, Ungetreue? 3 Jahre habe ich mit Sehnsucht und Harren traurig verlebt, habe jede Stunde gezählt bis auf diesen Tag, da ich kam, dich heimzuführen. Wie leicht und rasch machte mein Fuß Hoffnung und Freude, da ich übers Gebirge wandelte, und nun verschmähst du mich? Er bat und flehte, doch ich blieb fest auf meinem Sinn. Mein Herz verschmäht dich nicht, o Benedix, antwortete ich, nur meine Hand versage ich dir vor jetzt. Zieh hin, erwirb dir Gut und Geld, und hast du das, so komm, dann will ich gern mein Bettlein mit dir teilen. Wohlan, sprach er mit Unmut, du willst es so. Ich gehe in die Welt, will laufen, will rennen, will betteln, stehlen, sporgen, sorgen, und eher sollst du mich nicht wiedersehen, bis ich erlangte den schnöden Preis, um den ich dich erwerben muss. Leb wohl, ich fahre hin, ade. So habe ich ihn betört, den armen Benedix. Er ging ergrimmt davon, da verließ ihn sein guter Engel, dass er tat, was nicht recht war und was sein Herz gewiss verabscheute. Der ehrsame Mann schüttelte den Kopf über diese Rede und rief nach einer Pause mit nachdenklicher Miene: Wunderbar! Hierauf wendete er sich zu der Dirne. Warum, frug er, erfüllst du aber hier den leeren Wald mit deinen Wehklagen, die dir und deinem Buhlen nichts nützen noch frommen können? Lieber Herr, fiel sie ihm ein, ich war auf dem Wege nach Hirschberg, da wollte mir der Jammer das Herz abdrücken, darum weilte ich unter diesem Baume. Und was willst du in Hirschberg tun? Ich will dem Blutrichter zu Fuße fallen, will mit meinem Klageschrei die Stadt erfüllen, und die Töchter der Stadt sollen mir wehklagen helfen, ob das die Herren erbarmen möchten, dem unschuldigen Blut das Leben zu schenken. Und so mir es nicht gelingt, meinem Buhlen dem schmählichen Tode zu entreißen, will ich freudig mit ihm sterben. Der Geist wurde durch diese Rede so bewegt, dass er von Stund an seine Rache ganz vergaß und der Trostlosen ihren Buhlen wiederzugeben beschloss. Trockne ab deine Tränen, sprach er mit teilnehmender Gebärde, und lass deinen Kummer schwinden. Ehe die Sonne zu Rüste geht, soll dein Buhle frank und frei sein. Morgen, um das erste Hahnengeschrei, sei wachsam und horch, und wenn ein Finger ans Fenster klopft, so tu auf die Tür zu deinem Kämmerlein, denn es ist Benedikt, der davor steht. Hüte dich, ihn nicht wieder wild zu machen durch deinen spröden Sinn. Du sollst auch wissen, dass er das Bubenstück nicht begangen hat, dessen du ihm zeihest. Und du hast des gleichfalls keine Schuld, denn er hat sich durch deinen Eigensinn zu keiner bösen Tat reizen lassen. Die Dirne, verwundert über diese Rede, sah ihn starr und steif ins Gesicht, und weil darin das Fältlein der Schelkelei oder des Trugs sich nicht veroffenbarte, gewann sie Zutrauen. Ihre trübe Stirn klärte sich auf, und sie sprach mit froher Zweifelmütigkeit. »Lieber Herr, wenn ihr mein nicht spottet und dem alles so ist, wie ihr saget, so müsst ihr ein Seher oder ein guter Engel meines Buhlen sein, dass ihr das alles so wisset.« »Sein guter Engel«, versetzte Rübezahl betroffen, »nein, der bin ich wahrlich nicht, aber ich kann's werden, und du sollst es erfahren. Ich bin ein Bürger aus Hirschberg, habe mit zu Rate gesessen, als der arme Sünder verurteilt wurde, aber seine Unschuld ist ans Licht gebracht. Fürchte nichts für sein Leben. Ich will hin, ihn seiner Banden zu entledigen, denn ich vermag viel in der Stadt. Sei guten Mutes und kehre heim in Frieden.« Die Dirne machte sich alsbald auf und gehorchte, obgleich Furcht und Hoffnung in ihre Seele kämpften. Der ehrwürdige Pater Graurock hatte sich's die drei Tage des Aufschubs blutsauer werden lassen, den Delinquenten gehörig zu beschicken, um seine arme Seele der Hölle zu entreißen, der sie seiner Meinung nach verpfändet war, von Jugend auf. Denn der gute Benedix war ein unwissender Laie, der um Nadel und Schere ungleich besseren Bescheid wusste als um den Rosenkranz. Den Engelgruß und das Paternoster mengte er stets durcheinander, und von dem Credo wusste er keine Silbe. Der eifrige Mönch hatte alle Mühe von der Welt, ihm das Letztere zu lehren, und brachte mit dieser Arbeit zwei volle Tage zu. Denn wenn er sich die Formel aufsagen ließ und das Gedächtnis des armen Sünders auch nicht strauchelte, so unterbrach doch oft ein Gedanke an das Irdische und der halblaute Seufzer, ach Klärchen, die ganze Lektion. Darum ist die religiöse Politik des frommen Bruders zuträglich fand, dem verlorenen Schafe die Hölle recht heiß zu machen. Und das gelang ihm auch der Gestalt, dass der geängstigte Benedikt kalten Todesschweiß schwitzte und zu geheiligter Freude seines Bekehrers Klärchen rein darüber vergaß. Aber die Vorstellung der angedrohten Martern in der Hölle folterte ihn so unablässig, dass er nichts als bocksfüßige, gehörnte Teufel vor Augen sah, die mit Kersten und Hacken die phasenackten Scharen verdammter Seelen in den ungeheuren Walfischrachen des höllischen Feuerschlundes hineinlotsten. Diesen qualvollen Zustand seines Seelenpfleglings ließ der eifrige Ordensmann insoweit sich zu Herzen gehen, dass er der geistlichen Klugheit gemäß erachtete, den Vorhang im Hintergrunde fallen zu lassen und die grässliche Teufelsszene zu verbergen. Dagegen hitzte er den Schmelzofen des Fegefeuers um desto stärker, welches für den feuerscheuen Benedix ein leidiger Trost war. »Deine Missetat, mein Sohn, ist groß«, sprach er, »aber verzage darum nicht, die Flammen des Fegefeuers werden dich davon reinigen. Wohl dir, dass du das Verbrechen nicht an einem rechtgläubigen Christen verübt hast, denn da würdest du 1000 Jahre in dem siedenden Schwefelpfuhle bis an den Hals versenkt dafür büßen müssen. Weil du aber nur einen verworfenen Juden geplündert hast, so wird in 100 Jahren deine Seele rein wie ausgebranntes Silber sein. Und ich will so viel Seelenmessen für dich lesen, dass du nicht tiefer bis an den Gürtel in der unauslöschlichen Lava warten sollst.« Ob sich nun wohl Benedix völlig unschuldig wusste, So glaubt er doch so fest an die Binde- und Löseschlüssel seines Beichtigers, dass er auf die Revision seines Prozesses in jener Welt gar nicht rechnete, und in dieser Welt nochmals darauf zu provozieren, schreckte ihn die Furcht vor der Folter ab. Darum legte er sich aufs Bitten, flehte seinen geistlichen Radamant um Barmherzigkeit an und suchte von den Qualen des Fegfeuers so viel abzudingen als möglich, wodurch sich denn der strenge Penitentiarius bewogen fand, ihn endlich nur bis an die Knie ins Feuerbad zu versenken, wobei es sein Verbleiben hatte, denn aller Lamenten ungeachtet ließ er sich weiter keinen Zollbreit abnegoziieren. Eben verließ der unerbittliche Sündenrüger den Kerker, nachdem er dem trostlosen Delinquenten zum letzten Male gute Nacht gewünscht hatte, als ihm Rübezahl unsichtbarerweise beim Eingange begegnete. Noch unentschlossen, wie er sein Vorhaben, den Delinquenten in Freiheit zu setzen, so auszuführen vermöchte, dass den Herren von Hirschberg der Spaß nicht verdorben würde, einen Aktus ihrer verjährten Kriminaljurisdiktion auszuüben. Denn der Magistrat hatte sich durch die streckliche Gerechtigkeitspflege bei ihm in guten Kredit gesetzt. In dem Augenblicke geriet er auf einen Einfall, der recht nach seinem Sinne war. Er schlich dem Mönch ins Kloster nach, stahl aus der Kleiderkammer ein Ordenskleid, fuhr hinein und begab sich in Gestalt des Bruder Graurocks ins Gefängnis, welches ihm der Kerkermeister ehrerbietig öffnete. »Das Heil deiner Seelen«, redete er den Gefangenen an, »treibt mich nochmals hierher, da ich dich kaum verlassen habe. Sag an, mein Sohn, was hast du noch auf deinem Herzen und Gewissen, damit ich dich tröste?« »Ehrwürdiger Vater«, antwortete Benedix, »mein Gewissen beißt mich nicht, aber euer Fegefeuer bangt und ängstigt mich und presst mir das Herz zusammen, als läge es zwischen den Daumenstücken.« Freund Rübezahl hatte von kirchlichen Lehrmeinungen sehr unvollständige und verworrene Begriffe. Daher war ihm die Querfrage, »Wie meinst du das?« wohl zu verzeihen. »Ach«, gegenredete Benedix, »in dem Feuerpfuhl bis an die Knie zu baden, ha, das halt ich nicht aus.« »Na«, versetzte Rübezahl, »so bleib davon, wenn dir das Bad zu heiß ist.« Benedix ward an dieser Rede irre, sah dem Pfaffen starr ins Gesicht, dass dieser merkte, er habe irgendeine Unschicklichkeit vorgebracht. Darum lenkt er ein. »Davon ein andermal. Denkst du auch noch an Klärchen? Liebst du sie noch als deine Braut? Und hast du ihr etwas vor deiner Hinfahrt zu sagen, so vertraue es mir.« Benedix staunte bei diesem Namen noch mehr. Der Gedanke an sie, den er mit großer Gewissenhaftigkeit in seiner Seele zu ersticken bemüht gewesen war, wurde auf einmal wieder so heftig angefacht, besonders da vom Abschiedsgruße die Rede war, dass er überlaut anfing zu weinen und zu schluchzen und kein Wort hervorzubringen vermögend war. Diese herzbrechende Gebärdung jammerte den mitleidigen Pfaffen also, dass er beschloss, dem Spiel ein Ende zu machen. »Armer Benedix«, sprach er, »gib dich zufrieden und sei getrost und unverzagt. Du sollst nicht sterben. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass du unschuldig bist an dem Raube und deine Hand mit keinem Laster befleckt hast. Darum bin ich kommen, dich aus dem Kerker zu reißen und der Banden zu entledigen.« Er zog einen Schlüssel aus der Tasche. »Lass sehen«, fuhr er fort, »ob er schließt.« Der Versuch gelang. Der Entfesselte stand frank und frei, das Geschmeide fiel ab von Händen und Füßen. Hierauf wechselte der gutmütige Pfaff mit ihm die Kleider und sprach: »Gehe gemachsam, wie ein frommer Mönch, durch die Schar der Wächter vor der Tür des Gefängnisses und durch die Straßen, bis du der Stadt Weichbild hinter dir hast. Dann schürze dich hurtig und schreite rüstig zu, dass du gelangest ins Gebirge endlich und raste nicht, bis du in Liebenau vor Klärchens Tür stehest. Klopfe leise an, dein Liebchen harrt deiner mit ängstlichem Verlangen.« Der gute Benedix wähnte, das alles sei nur ein Traum, rieb sich die Augen, zwickte sich in die Arme und Waden, um zu versuchen, ob er wache oder schlafe. Und da er inne ward, dass sich alles so verhalte, fiel er seinem Befreier zu Füßen und umfing seine Knie, wollte eine Danksagung stammeln und lag da in stummer Freude, denn die Worte versagten ihm. Der liebreiche Pfaff trieb ihn endlich fort und reichte ihm noch einen Laib Brot und eine Knackwurst zur Zehrung auf dem Weg. Mit wankendem Knie schritt der Entledigte über die Schwelle des traurigen Kerkers, fürchtete immer, erkannt zu werden. aber sein ehrwürdiger Rock gab ihm einen solchen Wohlgeruch von Frömmigkeit und Tugend, dass die Wächter nichts von Delinquentenschaft darunter witterten. Klärchen saß indessen bänglich einsam in ihrem Kämmerlein, horchte auf jedes Rauschen des Windes und spähte jeden Fußtritt der Vorübergehenden. Oft dünkt ihr, es rege sich was am Fensterladen, oder es klinge der Pfortenring. Sie schreckte auf mit Herzklopfen, sah durch die Luke und es war Täuschung. Schon schüttelten die Hähne in der Nachbarschaft die Flügel und verkündeten durch ihr Krähen den kommenden Tag. Das Glöcklein im Kloster läutete zur Frühmetten, das ihr wie Totenruf und Grabesklang tönte. Der Wächter stieß zum letzten Mal ins Horn und weckte die schnarchenden Bäckermägde zu ihrem frühen Tagewerk. Klärchens Lämpchen fing an dunkel zu brennen, weil es ihm am Öl gebrach. Ihre Unruhe mehrte sich mit jedem Augenblick und ließ ihr nicht die herrliche Rose von guter Vorbedeutung bemerken, die an dem glimmenden Docht brannte. Sie saß auf ihrer Bettlade, weinte bitterlich und seufzte: »Benedix, Benedix, was für ein bänglicher Tag für dich und mich dämmert jetzt heran!« Sie lief ans Fenster. Ach, blutrot war der Himmel nach Hirschberg hin, und schwarze Nebelwolken schwebten wie Trauerflor und Leichentücher hin und wieder am Horizonte. Ihre Seele bebte von diesem ahndungsvollen Anblick zurück. Sie sank in dumpfes Hinbrüten, und Totenstille war um sie her. Da pochte es dreimal leise an ihr Fenster, als ob sich's eignete. Ein froher Schauer durchlief ihre Glieder, sie sprang auf, tat einen lauten Schrei, denn eine Stimme flüsterte durch die Luke: »Mein Liebchen, bist du wach?« Husch war sie an der Tür. »Ach, Benedix, bist du es oder ist es dein Geist?« Wie sie aber den Bruder Graurock erblickte, sank sie zurück und starb vor Entsetzen hin. Da umschlang sie sanft sein treuer Arm, und der Kuss der Liebe, das große Mittel gegen alle hysterischen Ohnmachten, brachte sie bald wieder ins Leben. Nachdem die stumme Szene des Erstaunens und die Ergießungen der ersten freudigen Herzensgefühle vorüber waren, erzählt ihr Benedix seine wunderbare Errettung aus dem peinlichen Kerker. Doch die Zunge klebt ihm am Gaumen vor großem Durst und Ermattung. Klärchen ging ihm einen Trunk frisches Wasser zu holen, und nachdem er sich damit gelabt hatte, fühlt er Hunger. Aber sie hatte nichts zum Imbiss als die Panazee der Liebenden, Salz und Brot, wobei sie voreilig geloben, zufrieden und glücklich miteinander zu sein, ihr Leben lang. Da dachte Benedix an seine Knackwurst, zog sie aus der Tasche und wunderte sich, was, dass sie schwerer war als ein Hufeisen, brach sie voneinander. Siehe, da fielen eitel Goldstücken heraus, worüber Klärchen nicht wenig erschrak, meinte, das Gold sei eine schändliche Reliquie von dem Raube des Juden, und Benedix sei nicht so unschuldig, als ihn der ehrsame Mann gemacht habe, der ihr im Gebirge erschienen war. Allein der truglose Geselle beteuerte höchlich, dass der fromme Ordensmann ihm diesen verborgenen Schatz vermutlich als eine Hochzeitssteuer verliehen habe, und sie glaubte seinen Worten. Darauf segneten beide mit dankbarem Herzen den edelmütigen Wohltäter, verließen ihre Vaterstadt und zogen gen Prag, wo Meister Benedix mit Klärchen, seinem Weibe, lange Jahre als ein wohlbehaltener Mann in friedlicher Ehe bei reichem Kindersegen lebte. Die Galgenscheu war so tief bei ihm eingewurzelt, dass er seinen Kunden nie etwas veruntreute und wider Natur und Brauch seiner Zunftgenossen auch nicht den kleinsten Abschnitt in die Helle warf. In der frühen Morgenstunde, da Klärchen mit schauervoller Freude den Finger ihres Buhlen am Fenster vermerkte, klopfte auch in Hirschberg ein Finger an die Tür des Gefängnisses. Das war der Bruder Graurock, der von frommen Eifer aufgeweckt den Anbruch des Tages kaum erwarten konnte, die Bekehrung des armen Sünders zu vollenden und ihn als einen halben Heiligen dem gewaltsamen Arm des Henkers zu überantworten. Rübezahl hatte einmal die Delinquentenrolle übernommen und war entschlossen, sie zu Ehre der Justiz rein auszuspielen. Er schien wohlgefasst zum Sterben zu sein, und der fromme Mönch freute sich darüber und erkannte diese Standhaftigkeit alsbald für die gesegnete Frucht seiner Arbeit an der Seele des armen Sünders. Darum ermangelte er nicht, ihn in dieser Gemütsverfassung durch seinen geistlichen Zuspruch zu erhalten, und beschloss seinen Sermon mit dem tröstlichen Weihespruch: »So viele Menschen du bei deiner Ausführung erblicken wirst, die dich an die Gerichtsstätte geleiten, siehe, so viele Engel stehen schon bereit, deine Seele in Empfang zu nehmen und sie einzuführen ins schöne Paradies. Darauf ließ er ihn die Fesseln entledigen, wollte ihn Beichte hören und dann absolvieren. Doch fiel ihm ein, vorher noch die gestrige Lektion zu rekapitulieren, damit der arme Sünder unterm Galgen im geschlossenen Kreise sein Glaubensbekenntnis frei und ohne Anstoß zur Erbauung der Zuschauer hersagen möchte. Aber wie erschrak der Ordensmann, da er inneward, dass der ungelehrige Delinquent sein Credo die Nacht über völlig ausgeschwitzt hatte. Der fromme Mönch war gänzlich der Meinung, der Satanas sei hier im Spiel und wollte dem Himmel die gewonnene Seele entreißen. Darum fing er kräftig an zu exorzizieren, aber der Teufel wollte sich nicht austreiben und das Credo nicht in des Malefikanten Kopf hineinzwingen lassen. Die Zeit war darüber verlaufen, das peinliche Gericht hielt dafür, dass es nun an der Stunde sei, den Leib zu töten, und kümmerte sich nicht weiter um den Seelenzustand seines Schlachtopfers. Ohne der Exekution länger Aufschub zu gestatten, wurde der Stab gebrochen. Und obwohl Rübezahl als ein verstockter Sünder ausgeführt wurde, so unterwarf er sich doch allen üblichen Formalitäten der Hinrichtung ganz willig. Wie er von der Leiter gestoßen wurde, zappelte er am Strange nach Herzenslust und trieb das Spiel so arg, dass dem Henker dabei übel zumute ward. Denn es erhob sich ein plötzliches Getöse im Volk und einige schrien, man solle den Hangmann steinigen, weil er den armen Sünder über die Gebühr martere. Um also Unglück zu verhüten, streckte sich Rübezahl lang aus, stellte sich an, als sei er tot. Da sich aber das Volk verlaufen hatte und nachher einige Leute in der Gegend des Hochgerichts hin und her wandelten, aus Vorwitz hinzutraten und den Kadaver beschauen wollten, fing der Scherztreiber am Galgen sein Spiel von neuem an und erschreckte die Beschauer durch fürchterliche Grimassen. Daher lief gegen Abendzeit in der Stadt ein Gerücht um, der Gehangene könne nicht sterben und tanze noch immer am Hochgericht, welches den Senat bewog, des Morgens in aller Frühe durch einige Deputierten die Sache genau untersuchen zu lassen. Wie sie nun dahin kamen, fanden sie nichts als ein Büschlein Stroh am Galgen, mit alten Lumpen bedeckt, als man pflegt, in die Erbsen zu stellen, die genäschigen Spatzen damit zu scheuchen. Worüber sich die Herren von Hirschberg-Baas wunderten, ließen sie in aller Stille den Strohmann abnehmen und breiteten aus, der große Wind habe zur Nachtzeit den leichten Schneider vom Galgen über die Grenze geweht. Ende von Abschnitt 2.